Questcast. Satuaria nimmt, Satuaria gibt. Dann haben wir noch eine dritte im Bunde, Mirena. Hallo. Und Mirena, du bist heute nicht zu Hause. Du bist doch heute nicht im Wald. Was dich auch, glaube ich, nie sonderlich dolle interessiert hat, sondern dich hat Alborada heute mitgenommen nach Gareth. Auch nur ihr beide. Und auf dem Weg... Ich bin in der Stadt! Und sie hat auf dem Weg auch immer schon so Andeutungen gemacht, hat es ein Ähnliches erzählt wie den anderen beiden, dass sie ja schon in eine gewisse Profession läuft, dass ihr Begabung habt und dass jeder so seinen eigenen Weg finden muss. Und ist alles schön und gut, aber ich habe nicht wirklich zugehört. Ich bin so aufgeregt, wieder in der Stadt zu sein. Es ist früher Abend. Ein bisschen scheint die Sonne noch. Es ist ein angenehmer Frühlingstag. Und ihr beide sitzt auf einer halbhohen Mauer. Und ihr sitzt eine Weile dort. Alborada ist in Arbeitskleider, in blaue Arbeitskleidung gehüllt. Und schaut euch das Menschengetümmel an. Die Menschen dort und die ab und an mal Elfen und Zwerge und was man halt in der Hauptstadt alles so sieht. In der Hauptstadt gibt es halt nichts, was es nicht gibt. Schaut euch diese an. Und ein Hauptstrom von Menschen ist fein angezogen. Ihr befindet euch gerade eben in einem, ich sag mal, besseren, schlechteren Viertel. Also die Leute sind hier nicht super reich, aber die kommen ganz gut aus. Und vielleicht kann man so das einordnen wie Handwerker, bessere Handwerker, sowas. Nicht Tagelöhner oder sowas, sondern bessere Handwerker, die in der Gilde organisiert sind, so ein bisschen Kohle haben. Und siehst du Männer und Frauen jeglichen Alters. Nur ihr beide seid in nicht so schöne Klamotten gehüllt. Ja, zweckdienliche in dem Moment. Und, Mama, wo kriege ich so ein schönes Kleid her? Hast du ihr Kleid gesehen? Oh, guck dir das Rosane an. Oh, die Rüschen. Oh, Mama, ich will auch sowas haben. Was glaubst du, warum wir uns das hier angucken? Inspiration? Ich möchte auch sowas anziehen. Nun, das ist schon gar keine schlechte Idee, weißt du? Ich wollte sehr gerne mit dir auf dieses kleine Tanzfest gehen, aber wir sind gar nicht eingeladen, weißt du? Ach, wir kommen nun mal aus der Kleinstadt und die Leute hier, nun, die haben schon ein bisschen mehr Geld und haben einen besseren Beruf als wir. Nun, aber dann frage ich dich, wie kommen wir denn trotzdem dazu? Aber das ist doch nicht fair. Das ist ja eigentlich egal, wo wir herkommen. Ich glaube, wenn sie uns erstmal ein bisschen näher kennenlernen, dann wollen sie uns auf ihrer Party haben, oder? Das ist nur ein Gedanke. Dann ist es ja gut. Sie hüpft von der Mauer runter, dreht sich dann zu dir um. Dann ist es ja gut, dass du das heute herausfinden wirst, wie gut das funktioniert. Und sie schenkt dir noch ein Lächeln. Und dann verschwindet sie relativ schnell in diesem Strom von Menschen. Und du kannst von deiner Mauer noch erkennen, dass sie wohl relativ ohne Probleme an dem, ich sag mal, Türsteher, da ist jemand, der reißt halt Karten ab, dass die irgendwie ohne Probleme reinkommt, obwohl sie halt nicht aussieht wie die anderen da. Und sie kommt halt einfach durch den Vordereingang rein und ist dann verschwunden. Und dann sitzt du da auf der Mauer und siehst diesen Menschenstrom. Wie hat sie das geschafft? Ich brauche wohl einfach jemanden, der mich mit reinbringt. Ich gucke mich so ein bisschen in der Menschenmenge um und schaue einfach, ob mich irgendein netter junger Mann auch nett anguckt. Mit 12. Oh oh. Männer sind schwach. Dann. Und er kann ja auch 16 sein. Das macht mir nichts aus. Ich schau einfach, wer so die. So ein hübscher Kappe. Ja, so nette, vertrauenswürdige Augen. Danach suche ich mich. Okay. Dann machen wir doch mal. Ja, ja, ist schon ganz richtig. Dann gucken wir doch mal, was da am besten passt. Kannst du mir bitte was von deinen Würfeln geben? Nein, den von Eileen vertraut. Der Würfel ist ein guter. Das ist mein Würfel und das ist der einzige, der gerade die ganze Zeit durchgehalten hat. Okay, dann werde ich einfach dreimal mit dem. Genau, du würfelst jetzt einfach mit dem guten Würfel dreimal, damit du wenigstens die einzige bist, die ihre Würfel ordnet. Aber auf was würfel ich denn jetzt? Du möchtest ja speziell aus der Menschenmenge jemanden rausfinden, die zu dem passt, die dich da bestimmt reinnimmt, wo du nicht so viel Probleme hast. Dann mach mal bitte eine Probe aus Sinnesschärfe. Sinnesschärfe? Du guckst ja jetzt speziell so durch die Mengen. Da brauche ich Klugheit, Intuition und nochmal Intuition. Hat geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Oh, 18 hat auch nicht so. Oh Gott, ja, nee, das lief nicht so gut. Also ich habe nur eins von dreien geschafft. Wir alle. Oh, nicht schlecht. Das ist ja alles halb. Hatten wir erwähnt, dass wir Schwestern sind? Im Geist. Und bewiesen ist es nicht. Das stimmt. Du guckst durch die Mengen und irgendwie willst du immer in dem Moment deine Stimme erheben und irgendwie, aber die rauschen schon an dir vorbei. Oder du willst jemanden und dann wird der Junge dann schon weggezogen. Oder du möchtest in dem Moment noch wen anders ansprechen, eine jüngere Frau, und die sagt dann, guckt dich dann so an und sagt, und geht dann einfach. Ist wohl, obwohl du ja in Arbeitsklamotten, also schlichte Kleider gehüllt bist, aber jetzt nicht irgendwie wie ein Bettler oder sowas. Ich spuck hier noch so hinterher. Deine Haare sehen doof aus, diese Frisur steht dir überhaupt nicht. Und verschwindet dann auch in der Menge und ist richtig, ist wohl von dir angenervt. Was hättest du denn noch für eine Möglichkeit? Ich überlege, da mir niemand aus dieser Menge hilft, denke ich so, guck mir den Türsteher so ein bisschen genauer an. Sieht er nett aus? Das ist ein Mann mittleren Alters, der von der Statur eher schmal gebaut ist und sich schon in noch schönere Klamotten gehüllt hat, als vielleicht die eigentlichen Tanzgäste. Er trägt ein Schnurrbart und ist sehr freundlich zu den ganzen Leuten, die dort reinkommen. Dann versuche ich mich so ein bisschen langsam ihm zu nähern. Also nicht zu schnell und nicht zu hastig, so ein bisschen schleichend. So, also als würde ich einfach auf die Party gehen und tu erstmal so, als würde ich ihn gar nicht so angucken, und dann, wenn ich mit näher komme, gucke ich ihn an und starre ganz gebannt auf seinen Schnurrbart. Er reißt noch ein, zwei Karten ab, wünscht noch einen schönen Abend den Tanzgästen. Dann fällt sein Blick auf dich, er mustert dich und meint, Kleines, kann ich dir helfen? Sie haben so einen wunderschönen Schnurrbart. Ich habe noch nie einen Mann mit so einem prächtigen Schnurrbart gesehen. Liegen Sie ihn besonders mit irgendwelchen Seifen oder Ölen? Honig. Ja, ja. Honig ist das Öfe daran, in diesem Bart zu finden. Oh, ich liebe Honig. Könnte ich mal dran riechen? Aber natürlich, Kleines. Und er beugt sich runter, zwirbelt es nochmal so zurecht und hält ihr das dann, fächert dann noch so zu, als ob er irgendwie so einen krass duftenden Bart hätte, was wahrscheinlich total bescheuert ist. Und fächert mir das so geschmeichelt zu. Oh, ich schnupper so ganz, ganz inbrünstig an seinem Schnurrbart und stelle mich auch noch so ein bisschen auf die Zehenspitzen, damit ich ein bisschen näher ran kann. Und dabei fasse ich ihn auch so ganz leicht an seinem Oberkörper an, weil ich mich abstützen muss, weil ich ja auf Zehenspitzen stehe. Sonst falle ich ja vielleicht um und er ist ja auch. Sie sind so groß, ich muss mich festhalten, tut mir leid. Ist das ein Versuch, Taschendiebstahl zu betreiben? Nein, niemals. Nein, das habe ich jetzt so gefragt, Entschuldigung. Nein, sowas würde ich nicht tun. Ich glaube, dass du was klauen willst. Oder nein, du ich möchte Karte? Nur auf die Party. Ich die Karte. Willst du eine klauen? Karte klauen? Nein, ich möchte, dass er einfach so bezaubert von mir ist, dass er mich einfach reinlässt. Sag also mal nochmal, sag mal bitte nochmal, sag mal bitte nochmal einen Satz zu ihm. Das riecht richtig gut. Ist das ein spezieller Honig? Kommt der vielleicht aus Natasquell? Mach mal bitte eine Betörenprobe. Okay, Betören, das kann ich. Warum steht da plus 3 Ausrufezeichen? Ich glaube, du hast das als Bonustalent genommen. Ach so, okay. Also okay, wärst du jetzt bei... Mut, also, Charisma und Charisma. Ich würde jetzt da in dem Moment sagen, eine 6 ist dann schon, ist okay in dem Moment. Die Hälfte... Ja. Oh, fuck, was ist das für ein Würfel? Würfel dem anderen. Also eine 6. Ja, ich glaube, ich habe 2 von 3 geschafft. Also ihr würfelt, ich muss noch mal kurz doof nachfragen, also ihr würfelt halt Mut, guckt, ob ihr da in diesem Range seid. Okay, gut. Nicht das... Und ob man das ausgleichen genau, kann. Genau, okay. War, also beim Mut habe ich halt 20 geworfen, das war nicht auszugleichen. Und bei der anderen 2, bei einem war ich drunter und bei einem hätte ich das noch mit meinen Betören-Skills ausgleichen können. Er hat den Patzer-Gesichtsausdruck. Ja. Eieiei. Ja. Eieiei. Zu tief in den Bart geguckt. Aber es war nur Mut. Es war nur Mut. Er meint dann zu dir. Ja, nun, also. Ich wollte dran lecken und hat es doch nicht gemacht. Nun, ja, Natasquell, das ist richtig, mein Kleines. Aber er guckt etwas misstrauisch. Warum bist du so interessiert an meinem Bart? Wie häufig siehst du eigentlich Männer meinen Alters? Gibt es bei euch keine Männer? Was? Mit einem schönen Bart. Du möchtest aufs Fest, richtig? Also, wenn ich dürfte, würde ich schon gerne mal reinschauen. Und wo sind deine Eltern? Sie sind alle schon auf dem Fest. Auf dem Fest. Und sie haben dich vergessen vor der Tür. Nein, ich dachte, ich komme nach. Ich hatte noch was zu tun. Ich wollte noch meine Haare machen. Ah, in diesen Kleidern zum Tanzen. Er musste dich. Naja, ich bin vorhin ein bisschen hingefallen und dadurch ist mein Kleid ein bisschen dreckig geworden. Ich war in Eile, weil es so lange gedauert hat, die Frisur zu machen. Mädchen, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Mädchen, lass gut sein. Es gibt sicher noch ein anderes Fest, wo du gut unterkommen kannst. Wenn deine Eltern herauskommen, wenn du mir sagst, wer die beiden sind, kann ich gerne dann nochmal, oder wenn du gesucht wirst, kann ich gerne auf dich hinweisen. Aber ich glaube, so kommen wir heute nicht überein. Und er wendet sich schon wieder zum Nächsten und wünscht dann auch wieder, den 12 zum Gruße. Oh, ein wunderschönes Kleid haben sie heute. Ich versuche noch so ein bisschen an seinem Ärmel zu zuppeln und ihm schöne Augen zu machen. Und er macht nur so eine Augengeste mit dem Mund, mit dem Finger so. Aber er versucht trotzdem professionell freundlich zu sein. Das ist aber gut, dass er das schafft. Ich bin ein bisschen sehr traurig, dass ich fühle mich ein bisschen gekränkt, aber auch irgendwie so verunsichert. Ich dachte, also bei den ganzen Jungs im Dorf hat das immer funktioniert. Warum funktioniert das jetzt nicht? Auf dem Dorf. Ich wende mich ab und gehe erstmal ein bisschen zurück, weil ich mich doch ein bisschen verunsichert jetzt fühle. Das gucke ich gerade nochmal. Mach mal bitte nochmal eine Menschenkenntnisprobe. Okay, Menschen, wo sind die Menschen? Da. Klugheit, Intuition, Charisma. Ich nehme jetzt diese Würfel, vielleicht klappt das ja besser. Auch nicht. 18 und 15. Ja, das klappt so gar nicht. Ja, Kinder haben es schon schwer. Ja, so mit 12 hat man es einfach nicht drauf mit dem Betören und die, Menschen. Auch keine Brust. Ja. Brüste sind mir noch nicht gewachsen. Ja. Und Haare und Augen reichen anscheinend auch nicht. Du guckst nochmal durch die Menge und versuchst irgendjemanden zu identifizieren mit schönen Kleidern, mit außergewöhnlichem Aussehen, irgendwen, den du anquatschen könntest. Und die einzigen, die dir auffallen aus dieser Gruppe, die besonders herausstechen, sind zwei Frauen in einer Köchinnenuniform im weitesten Sinne. Die Hand in Hand, die das Fest auch gerade eben ansteuern und halt darin auffallen, dass sie halt eine anscheinend nicht zum Tanzen gekommen sind, sondern zum Arbeiten in dem Moment. Und sie gehen grob deine Richtung. Denke nach, vielleicht ist das meine Chance, aufs Fest zu kommen. Und ich setze mein nettes Lächeln auf und gehe zu ihnen rüber. Grüße sie ganz nett und sage: Hallo, ihr wunderschönen lieben Damen, was machen Sie hier heute? Hallo, Kleines. Arbeiten. Jemand muss doch schließlich auf dem Fest etwas kochen. Mit leerem Magen kann man nicht tanzen, meint dann die andere. Oh, Sie sehen aus wie wunderbare Köchinnen. Was kochen Sie heute so? Nun, wir werden diverse Köstlichkeiten heute zubereiten, aber eher Dinge, die leicht auf dem Magen sind und die zu einem guten Bier gut herunterzuspülen sind. Wo sind deine Eltern? Ach, sie sind schon auf dem Fest und ich gucke mich gerade hier so ein bisschen um. Und wissen Sie, ich koche auch unglaublich gerne. Würden Sie mir was beibringen von Ihren coolen Kochskills? Ich habe cool gesagt, das ist von Ihren in Ordnung Kochskills. Famos. Solche famosen Kochskills. Von Ihren famosen Kochskills. Kochfähigkeiten. Ich möchte nämlich... Wir schmeißen auch manchmal Feste bei uns zu Hause und ich möchte auch gerne mal was Leichtes zubereiten, was die Gäste nicht so sehr beschwert und gut mit einem Bier runtergeht. Sie gucken dich beide an und die eine meint dann: Helga, meinst du nicht, die sind ja drin? Ich meine, dann nehmen wir sie halt mit. Ja, wenn das geht. Na komm, Kleines. Und die eine streckt ihre Hand aus und deutet dich an, mitzulaufen. Tust du das? Ja, ich nehme ihre Hand und ich sage ihr noch, wie schön ihre Frisur aussieht. Jetzt wollen sie dich kochen. Es gibt heute Kind, ja. Ein leichtes Kanapé. Und die beiden nehmen dich an die Hand und erzählen noch einige weitere Dinge, die sie heute zubereiten werden. Alles Dinge, die du in der Form wohl wahrscheinlich noch nicht gegessen hast. Und du bist wieder am Tisch der mit dem famosen Zwirbelbart. Und er winkt dann die beiden schon durch, weil er sieht, okay, die sind vom Team. Und blickt dann noch so zurück und denkt sich: Moment mal. Und dann seid ihr aber schon durch in dem Moment. Und du siehst ein großes, schön behangenes Fest mit langen Bänken. Du hörst jemanden spielen. Gucken wir mal. Hörst du jetzt jemanden spielen? Ich drück mal. Oh ja. Ich höre jemanden spielen. Eine kleine Gruppe, die Leute zum Tanzen animiert. Und die beiden fühlen dich aber an dem Ganzen vorbei in eine der Ecken, die etwas abseits sind, ist auch mit Tüchern zu. Und aus diesem Inneren dringt schon eine ziemlich drückende Hitze schon heraus. Dort werden die Speisen zubereitet, ein halboffenes Feuer, ein paar Töpfe, auch wieder eine lange Bank, wo schon Küchengehilfen einiges zubereiten. Deine Mutter hast du bisher noch nicht gesehen. Und was dir auch auffällt, ist eine kleine, dicke Katze, die sich vor dem Feuer es gemütlich gemacht hat. Und nur kurz mit einem Auge so guckt, wer da gerade reinkommt, weil ja auch die Lautstärke ein bisschen dann da ist. Und die beiden Köchinnen meinen dann nur, ja, nun, da hinten ist eine Schürze, dann kannst du dich ja erstmal daran machen, Zwiebeln zu schneiden. Und verschwinden dann auf ihre Posten. Und dann stehst du da relativ alleingelassen in der Küche. Und die Katze ist aber auch in der Küche, Die Katze ist auch in der Küche. Und die Katze hat wohl ausgeschlafen und streckt sich den Buckel und tapst dann mit, es ist wohl noch eine sehr junge Katze, hat aber schon ordentlich zugelegt, also fällt wohl häufiger was in der Küche runter. Und sie steuert dich dann vorsichtig neugierig an. Ich studiere ganz genau die Bewegung der Katze. Ich bin nämlich fasziniert davon, wie sie für so ein fettes Tier doch noch so grazil ist. Ich versuche so ein bisschen mit so schwunghaften Bewegungen meinen Kopf ihr so ein bisschen entgegenzustrecken, um ihr langsam näher zu kommen. Und du näherst dich ihr, sie nähert sich dir auch noch neugierig. Und hinter euch geht wieder dieser Vorhang kurz auf, die Musik wird kurz lauter und wenn du dich umdrehst, siehst du Alborada dort stehen, nicht mehr in ihren blauen Alltagskleidern, sondern in einem schön geschnittenen Tanzkleid, was du vorher bei ihr auch noch nicht gesehen hast. Und sie schaut ein bisschen stolz auf dich. Beäugt euch beide, wie ihr euch langsam annähert. Und wartet noch einen kleinen Moment ab, bis ihr euch ein bisschen aneinander gewöhnt habt. Und meint dann zu dir, mein Kind, du hast es ja geschafft. Und ich, diese Katze. Ich habe so das Gefühl, die Katze findet etwas an dir. Und die Katze schnurrt inzwischen auch ziemlich laut, brummig. Du kannst sie streicheln, ohne dass sie irgendwie Murren macht. Schmust gleich mit deiner Hand. Und das ist die kleine Geschichte, wie du zu deinem vertrauten Tee gekommen bist. Ah. Aber wie komme ich zu diesem Kleid? Das ist die einzige wichtige Frage. Mir war es wichtig für euch drei eine kleine Szenerie zu basteln, damit ihr so ein bisschen den Werdegang von euren Hexen mitbekommt, dass ihr Alborada so ein bisschen kennenlernt, wie sie so ist und ja, wie ihr zu eurem vertrauten Tier gekommen seid. Es hat jetzt alles wieder ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ich hoffe, ihr konntet in der Zeit genug Käse essen, dass euch nicht langweilig geworden ist. Nein, das war nicht langweilig. Das war super. Und wir machen jetzt einen Zeitsprung. Denn ihr startet ja nicht als 12-jährige Hexen. Ihr habt eine Ausbildung unter Alborada genossen. Jeder in seinem eigenen Fachgebiet. Wenn ihr jetzt wenn es jetzt um Proben geht, dann zählen auch wirklich die Sachen auf eurem Charakterbogen. Und ihr habt auch zusammen eine Erziehung von ihr genossen. Ihr blickt sehr wohlwollend auf Alborada zurück. Und habt dieses Versteckspiel auch mitgespielt. Euch ist dann auch schon, ihr habt das auch schon, wart auch nicht daran, euch gelegen, dass ihr in Natas Quell groß Aufsehen erregt. Das Dorf, also die Kleinstadt, geht gerne mit euch um, hat euch als grundsätzlich gutes Gemeinschaft der Gruppe anerkannt oder zumindest mindestens nützlich. Der eine oder andere sieht das vielleicht dann nicht so, aber die grobe Meinung ist von euch erstmal abgeschieden, vielleicht ein bisschen seltsam, aber gut, da gibt es durchaus schlimmere Leute in dem Dorf. Stallburschen helfen. Die Stallburschen helfen, das sind die schlimmsten. Aber sie tanzen alle nach meiner Pfeife. Aber sie haben buschige Bärte. Ja. Ist Mutter eigentlich tot oder nicht? Weil wir reden so ein bisschen von dem Bar. Ja, genau. Ich war mir gar nicht sicher. Nee, ihr habt ja so dann die Erziehung genossen und das ist ein Zeitsprung in dem Moment. Eure Mutter lebt. Sie lebt noch. Eure Mutter lebt. Gut, aber wir sagen, sie lebt noch, genau. Ihr habt alle drei euch ja einen Tarnberuf zugelegt, damit das, den ihr auslebt, um Geld machen zu können, um nicht so viel Aufsehen zu erregen. Und ihr hattet auch Möglichkeit, das ein bisschen miteinander zu verbinden. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich darf mit dem Namen nicht durcheinander kommen, wenn zum Beispiel Mirena feine Kleider gebraucht hatte, konnte Miranda dann ja auch vielleicht was aus der Stadt besorgen, wenn du mal... Natürlich. Ne? Oder wenn Mirella Kräuter zum Färben rausgesucht hat, konnte da Mirena auch wieder von profitieren. Und so, gut, vom Tanzen werdet ihr vielleicht, von Mirena vielleicht, dann konnte sie vielleicht... Naja, ich glaube, ich bringe das meiste Geld. Ja, wollte ich gerade sagen, dann kannst du mal aushelfen. Prima lang. Ja. Ja. Also ich nehme sie dann immer mit. Ja. Weil es ganz nett ist, wenn wer tanzt. Ich bin dein Pimp. Wie würdet ihr untereinander eure Beziehung so beschreiben? Schwesterlich. Schwesterlich, ja. Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung, je nachdem, sicherlich hat Mirena und Miranda irgendwie mehr miteinander zu tun, weil die häufiger sicherlich zwischen den beiden Städten unterwegs sind, als Krämerin und zum Tanzen und überhaupt, während Mirella mehr so ein bisschen abgeschieden ist und eher so der Ruhepol im Wald, so wenn alles zu blöd ist, kann man dahin und nochmal durchatmen. Dann trinken wir viel Wein, schimpfen über alle anderen und genau. Wie dämlich die sind. Genau, so. Und Mirella profitiert natürlich davon, dass Miranda auch ihre Seifen verkauft, weil sie ist ja Seifensiederin und macht spezielle Seifen, die auch wirklich funktionieren. Also nicht nur sauber machen, sondern auch rein. Und Poren tief rein. Die machen auch schön. Genau, davon profitiert natürlich auch Mirena, weil sie ja. Ich finde ja, meine Schwestern könnten beide mehr aus sich machen. aber gleichzeitig habe ich sie ja irgendwie schon doch gern. Und vor allem Mirella Seifen bedeuten mir sehr viel in meinem Beruf. Und auch Miranda immer dabei zu haben, wenn ich in die Stadt gehe, ist es eigentlich so. Bist du die? Nee, du bist die Mittlere, ne? Ja, ich bin die Mittlere. Ja. Ja, Mirena redet mir manchmal zu viel. Und dann bin ich sehr froh, wenn sie auch mal tanzen geht. Wenn sie auch einfach mal tanzen geht. Und ich dann ganz in Ruhe Seifen verkaufen kann und aus Händen lesen und mich mit dem Raben streiten. Ich glaube, es ist ein schwesterliches Verhältnis, in dem wir alle wissen, was wir an den anderen haben und was wir an dem anderen meiden. Ja. Eine gewisse Abhängigkeit untereinander. Ja. Aber es ist auch mal gut, nicht die ganze Zeit aufeinander zu hoffen. Ja. Ja. Ja. Wie möchten wir? Ja. Ihr wisst auch von dem jährlichen Hexensabbat, also ihr seid schon eingebunden in dieses Ganze, in diese Zirkel. Ihr geht von euren Professionen ja schon auseinander und auch da habt ihr gewisse Riten, die schon auseinandergehen. Ihr habt halt schon ein gemeinsames Glaubensverständnis. Genauso wisst ihr, dass die 12-Göttrigen natürlich, dass es die gibt, aber die spielen bei euch nicht so eine große Rolle. Natuaria. Auch immer. Ja, das ist ja so viel. 12 Stück. Aber 12 Stück sind erstens wahnsinnig viel. Zweitens interessiert mich die Hälfte davon eh gar nicht. Ja, euer Schutzpatron ist halt schon anders. Aber was interessant ist, ist, dass Satuaria schon eine Verbindung mit der Göttin Tsa hat, TSA, die grundsätzlich schon für Leben, also die ähnliche Werte teilweise verfolgt. Also das ist schon eine Historie. Wenn ihr euch eine aussuchen müsstet, würdet ihr wahrscheinlich am ehesten ein gutes Verhältnis zur Göttin Tsa aufrechterhalten wollen. Das sei euch aber, wie ihr das so haben möchtet. Steht bestimmt in meiner Enzyklopädie Magica drin. wir treffen euch dreien, wie ihr gerade eben. Ich hoffe, ihr hört jetzt wieder den Pferdekarren. Ja. Ja. Wie ihr auf dem Karren von Miranda nach einer Handelstour von Gareth aus zurückkommt. Ihr solltet Dinge verkaufen für eure Mutter. Tränke. Eingekauft werden sollte diesmal nichts. Es hat sich auch ganz gut gelohnt. Die Sachen, die ihr loswerden wolltet, habt ihr auch soweit losgelassen. Hauptsächlich so Hausmittelchen, Dinge gegen Wehwehchen, Verbände. Runkeln. Ja. Mirina konnte ihrem Gewerbe ein bisschen nachgehen. Miranda konnte Dinge verkaufen. Mirella hat auch einige Seiden verkauft. Das hat ganz gut funktioniert. Es ist auch ich möchte übrigens anmerken, ich habe Gemüsescheiben auf mein Gesicht legen, damit meine Haut sich wieder erholt nach den nächtlichen Zensreien. Er verdreht die Augen. Und ihr seid ungefähr noch eine Stunde von Natters Quell entfernt und sitzt dort zu dritt und zählt euer Geld. Also eigentlich haben wir einen ganz guten Reibach gemacht. Wenn ich das mal so zusammenzählen darf. Also ich habe am meisten. Wollte ich nur noch dazu anmerken. Dafür mussten wir aber nicht unsere Brüste raushängen lassen. Nur weil du keine hast, musst du nicht so neidisch sein. Ja, aber am Ende zählt ja nur, wie viel wir zusammen haben. Und das hat gut funktioniert dieses Mal. Das Geld, was ihr euch so aufgeschrieben habt, auf euren Charakterbögen, wäre auch das, was ihr... Warte mal, obwohl, ich muss jetzt erstmal nachgucken. Moment, was habt ihr aufgeschrieben? Wir haben uns kein Geld aufgeschrieben. Oh, doch, ich habe mir Geld aufgegeben. Ich glaube, ich habe mir irgendwas... Ich verstehe dieses Geld nicht. Ich weiß ja nicht, was davon viel und was wenig ist. Ja, es ist hier stehen. Ja, aber ich habe da irgendeine Zahl einfach reingetragen, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Ich gucke gerade mal drauf. Ach so, ja, stimmt. Miranda hat 0000000. Wo steht das? Ein Geldbeutel. Da. Karten. Nein, hier. Nix. Ich habe nix. Ich habe gut Zucker und Hase verdient, ne? Ich habe 5 Dukaten, 10 Silbertaler, 10 Heller und 10 Kreuzer, was auch immer das. Das sind so 10er Schritte in dem Moment. Ich hätte auch gerne 11 Kreuzer. 11? Kann ich 11 Kreuzer haben? Ja gut, an dem Kreuzer werde ich mir jetzt nicht scheuen, ja. Also ihr habt immer Kreuzer. Ihr habt immer 10er Schritte in dem Moment. Okay. Ich muss mal den Pferdekarren noch ein bisschen leiser. Das ist Tobi. Nein, Das Geld habt ihr erstanden. Ich habe mir tatsächlich nichts aufgeschrieben. Du hast einfach nur 10, 10, 5. Ja, ich habe 10, 10. Okay. Ich habe 10, 10, 20. Dann mache ich jetzt. Aber was ist viel Geld in dieser Welt? Also sind 5 Dukaten sind Gold. Viel? 5 Dukaten sind 4, ja. Also, sehr viel. Also dann habe ich meinen beeindruckten Zuschauern ganz schön viel abgenommen. Ich gucke mal gerade eben. Also wie viele Silbertaler? 10, 10, 10. Okay. Also dann hast du ziemlich viel Kohle verdient. Ja, so bin ich. Ich kann euch ja mal so als, also wenn wir von Essen, von Essen kaufen reden, zum Beispiel ein Brot, reden wir eher von Hellern in dem Moment. Okay. Aber wenn ihr euch ein Messer kaufen wollen würdet, wäre das 10 Silbertaler. Okay. Das sind also eine Dukate. Wenn ihr euch, wer hämmert denn der jetzt? Das geht jetzt nicht. Du kannst jetzt nicht da hämmern. Ach, die Nachbarn. Wir hören nur unser Pony. Das ist auch das Wichtige. Habe ich noch einen Indikator? Ich hatte irgendwo noch eine Einkaufsliste. Das hatte ich beim letzten DSA-Abenteuer auch. Da musste ich dann rätseln, was ein Bier kostet. Ich gucke das gleich nochmal raus. Das ist so egal. Ja. Wir trinken gar kein Bier. Nee. Und das, nur Wein. Das, was ihr nicht an Geld reinbekommen habt, konntet ihr, seht ihr teils auch mit eurem Inventar, was ihr euch gekauft habt. Das habt ihr gleich wieder angelegt, aber so super viel Kohle braucht ihr wahrscheinlich auch sowieso nicht, weil im Dorf läuft das auch ganz gut, wenn ihr mal was verkauft. Ihr habt soweit einen Hausstand, euch geht es ja erstmal gar nicht schlecht für eure Verhältnisse. Hatte sich irgendjemand von uns einen Löffel aufgeschrieben? Nein. Nö, wir haben keine Löffel, wir sind löffelarm. Ja, das ist natürlich... Wir essen nur Käse. Ja, stimmt, da brauchen wir ja keinen Löffel. Ja, und Schinken. Ich kann mit meinem Dolch den Käse schneiden. habt ihr auf der Fahrt noch irgendwas Bestimmtes vor? Irgendwas, was ihr besprechen möchtet? Oder geht für euch die Reise unspektakulär zu Ende? Also Miranda würde gerne wieder nach Hause. Also ich würde gerne wieder nach Hause. Einfach nur, weil es eine lange Reise war und weil es viele Menschen waren auch. Und jetzt wäre doch ein Tee ganz nett. Ja, ich finde so auf der so im Wagen auf der Straße sein finde ich auch nicht so spannend. Ich würde mir jetzt lieber ein Bad einlassen mit einem schönen Körperöl und ein bisschen mich der Schönheitspflege widmen. Müssen wir jetzt alle was sagen? Nein, das ist. Es ist war nur für euch, ist, wenn ihr noch was machen möchtet, aber müsst ihr nicht. Ja, wir biegen ab und fahren einfach mal. Ihr habt alle Möglichkeiten. Also ich muss mir dann nur. Stemmt das Pony. Die rufen in den Dreck und driften einmal und wir fahren. Nein. Ich gebe allen Entscheidungen mit, die ihr trefft. Ich lasse euch da völlig freie. Das werde ich auch bereuen vielleicht auch mal, aber ich lasse euch das alles machen. Türen eintreten. Nein, also wir fahren nach Hause. Ja. Okay. Ich lenke das Pony nach Hause gerade. Ihr seid ja gestartet, also ihr habt vorher den Tag gehandelt, seid dann recht früh gestartet von Gareth aus. Ab und zu kommt euch nochmal ein Karren entgegen und ihr kommt dann um die Mittagszeit an oder um frühen Mittagszeit an in Nattersquay. Ihr seht die euch wohlbekannten Fachwerkhäuser, fahrt vorbei an einem Marktplatz. Ich kann euch ja so ein paar Gegenden schon mal beschreiben. Also fahrt vorbei an dem Dorfmetzger, an der Kneipe Humpenstiel. Ganz am Anfang war noch eine Herberge, die für die Händler und Reisenden bestimmt ist. Seht in einer Ferne einen Wachturm, der von vier Stadtwachen geführt wird, die so ein bisschen aufpassen und Polizei spielen. Ja, der kleine Markt, wo Sachen angeboten werden oder Restbestände von Händlern angeboten werden, die in Garat nicht losgeworden sind. Oder auch der besondere, tolle Honig verkauft wird. Dann davon haben wir genug. Bitte? Ich sag, davon haben wir genug. In etwas größerer Entfernung müsste die Jägergilde sein, die nach festen Quoten immer dafür sorgt, dass ja auch immer, dass das Dorf, dass die Kleinstadt ein bisschen Fleisch auch zu essen hat und es verkaufen kann. Eine Mühle und ein Bäcker. Ja, fahrt da dran vorbei und steht dann vor Alboradas Haus. Ihr haltet den Karren an und blickt auf ein dunkel gestrichenes Haus. Es steht ja etwas abseits, wie schon erwähnt. Vor dem Haus ist ein Kräutergarten. Es ist auch ein Schild angebracht an der Tür, wo eine Glasflasche abgebildet ist, wo damit auch gleich jeder weiß, ah, okay, hier gibt es entweder herbe Getränke oder ich kann die Medizin beziehen. Das Gebäude ist L-förmig. Das ist, also Alborada hat auch immer da gewohnt. Das war auch schon immer so. Und ihr seht aus dem Schornstein Rauch aussteigen. Wo ist sie wieder am Kochen? Die Fenster, eins ist halb geöffnet. Und gerade eben auf der Straße kommen euch jetzt keine Dorfbewohner entgegen. Die Bauern sind halt auf dem Feld arbeiten, die anderen sind in ihren Handwerkerlädchen. Insofern seid ihr erstmal unter euch. Und der Karren hält an, das Pferd murrt etwas auf und ja, dann steht ihr dort. Naja, also ich springe vom Bock und werde das Pferd von dem Karren lösen, weil das ja vom Karren weg muss. Und lauf so eine richtige Routine durch, im Sinne von, dass ich mich echt erst um das Pferd kümmere und das dann rüberbringe in den Stall und so. Okay. Stall, naja, also es ist, du hast schon Alborada. Ans Gatter. Also es gibt da schon einen Platz fürs Pferd auf jeden Fall, ja. Ja, da muss es aber hin. Da wird es auch hin. da ist kein Oger, der es frisst, nein. Schade. Was? Okay, gut. Nein, gut. Kein Oger. Ich wollte noch mal kurz zu eurer Wohnsituation. Also ich wollte schon gerne, dass ihr in Natas Quell wohnt oder drumherum, aber ihr habt immer Auroradas Haus immer noch als Anlaufstelle in dem Moment. Also ihr könnt halt auch ein kleineres Häuschen in dem Moment schon haben. Aber das ist immer so Treffpunkt bei Aurorada. Seit jeher. Was machen die anderen beiden? Also ich stürme quasi gleich ins Haus und rufe, Mutter, ich muss dir unbedingt erzählen, was ich alles in der Stadt gehört habe. Was die Menschen mir erzählt haben, boah, du musst das hören, was der so und so mit der so und so gemacht hat. Wie heißen die Adelsleute in diesem... Voll und zu gemacht hat, ja. Ja, sagt man Lord, der... Ich kann dir, guck mal hier, wenn ihr mal Namen braucht, hier ist zufälligerweise, es gibt ja Namensgeneratoren, für DSA gibt es ja alles, weil das halt in Deutschland das große System ist. Deswegen, wenn ihr euch Namen ausdenken müsst, könnt ihr jetzt plötzlich damit euch einen Freifrau, Uldigrit, Auretanien von Binsbückel oder wie auch immer. Genau die, also ich möchte dir unbedingt was von Uldigrit, von Bunsbückel erzählen. Ich habe solche Sachen über sie gehört. Du wirst nicht glauben, was sie mit der Alraune letzte Nacht gemacht hat. Du stürmst hinein und sie war wohl gerade eben was am Zubereiten. Es ist schon fast wie so ein bisschen geheizt, schon ein bisschen warm da wieder drin. Dir kommt dann schon fast entgegen der gute alte Hund, Brockelberg. Der lebt noch. Der sichtlich gealtert ist und trottet dir entgegen und macht gleich und jammelt wieder. Wenn du die Tür reinkommst, also ich versuche euch den Raum kurz mal beschreiben, das ist ein L. Und wenn ihr reinkommt, guckt ihr direkt auf Kochstellen, auf viele verschiedene Kräuter. Es ist ein Teppich auf dem Boden. Rechts sind die angesprochenen Regale, wo eure Mutter häufiger verschwunden ist, weil da drunter noch ein kleines Kellergeschoss ist, was von außen nicht einsehbar ist, wo ihr eine Hexenküche und einen Zirkel und ein paar Bücher noch stehen habt. Ja, muss man ja sneaky, sneaky. Und wenn du reinkommst, siehst du links den Hundeplatz und Brockelberg, das Bett, eine Truhe, den Esstisch mit vier Plätzen. Und was du aber auch siehst, ist eure Mutter, die anscheinend vor dem Ofen oder der Kochstelle kniet und vor ihr liegt ein Buch. Will gar nichts über die Alraune wissen? Was machst du da, Mutter? Jetzt, wo das Pony an seinem Platz steht, folge ich ins Haus hinein. Und nach dem aufgeregten Geschnatter von Mirena erwarte ich eigentlich, dass sie schon übereinander hergefallen sind und Mutter alles wissen will, was passiert ist. Aufregendes. Und dass sie dann da kniet, finde ich schon ein bisschen seltsam. Was macht denn Mirella in der Zeit? Oh, ich habe meine Sachen zusammengesammelt aus dem Wagen, während der Rest einfach einfach als stehen und liegen lässt und einfach davon stürmt. Ich habe ja nichts außer mein Kleid. Zum Glück kümmerst du dich ja auch darum. Ja, natürlich. Und dann ab ins Haus, erstmal einen Tee trinken. Okay, du kommst in dem Moment also nach Miranda rein. Achso, und wo sind eure Vertrauten eigentlich? Bei euch? Sitzt auf meiner Schulter. Ja, natürlich. So wie man das macht. Meine Katze ist irgendwo süß. Sie läuft so durch die Gegend. Sie kommt jetzt aus dem Wagen raus. Es ist eine Katze. Sie kommt und geht. Ich weiß nicht immer, wo sie so ist. Und wer tritt an sie heran? Miranda, ne? Ja, also ich stehe ja gerade erst im Raum. Ich glaube. Also ich hab so reingerufen, was sie so macht. Mama, was machst du? Aber ja, ich gehe dann zu ihr hin und gucke ihr mal über die Schulter, was das eigentlich für ein Buch ist. Und sie kniet und du hörst sie röcheln und mit gesenktem Kopf über einem ihrer Braubücher hängen und sie keucht immer stark aus und kann sich wohl gerade nur mit einem Arm noch abstützen und macht immer dann ist der Platz in Panik. Ich schubse die anderen beiden beiseite und geh hin. Weil im Gegensatz zum Rest habe ich Ahnung. Bar. Okay. Was ist mit Mutter los? Warum röchelt sie? Und was ist das für ein Buch? Ich versuch, atmet das Buch... sie schwer oder riecht es eklig? Nein, sie atmet sehr schwer und ist recht wackelig, selbst im Sitzen. Und was ist das für ein Buch? Das Buch ist eines der Bücher aus dem Kellergeschoss, eines, wo diverse Tinkturen drin steht, die Alborada selber entwickelt hat. Welches denn aufgeschlagen? Bitte? Welches denn aufgeschlagen? Also, wenn während Mirella versucht, irgendwie herauszufinden anhand unserer Mutter, was denn da passiert sein könnte, gucke ich mir einfach an, welche Seite aufgeschlagen ist. Und es ist... Weil es offensichtlich besser. Es ist diese Seite, die ich euch jetzt zugeschickt habe, die du dann den Zuschauern vorlesen kannst. Diese Seite ist... Also da steht... Man erhitze Wasser, sodass es kocht, und lasse die 4 Rehaugen an der Zahl kochen. Den Brei abgießen und mit getrocknetem Traschbad eine Stunde vermengt ziehen lassen. Etwas roter Wein, ein Rehauge und 10 Unzen Wisselkraut erhitzen. Essenz daraus ziehen und diese in Flakon 30 Minuten schwenken. Das letzte Rehauge wird mit geschnittenen Olginwurz und viel Hexenspeichel gekocht und die Dämpfe aufgefangen und in einer Fiole aufbewahrt. Wenn möglich 2 Nächte neben einer Esche vergraben. Mirella, ich weiß nicht, was das soll. Ja. Kannst du das mal? Könnten wir uns bitte erstmal um Mutter kümmern und nicht um das, was sie da hat? Es ist ja, also ich muss erstmal hier gucken, egal was du da gerade liest. Alborada knickt auch zur Seite weg, scheint mit dem Atmen ziemlich Probleme zu haben. Ich lese mal weiter, ne? Die Essenz der vermengten Brei und den aufgefangenen Dampf unter ständigem Rühren in kleine Mengen zusammenführen. Ein starker Geruch. Purpurne Farbe. Das gesamte Mittel auf einmal verabreichen, die Seele danach warm einigen. Da steht nicht, was das tut. Dann musst du auf die andere Seite gucken, nicht auf die, wo das. Ach, bist du echt zu blöd zu lesen? Es geht hier darum, soll ich lesen, was es tut und nicht, was es zu hergestellt wird. Kann ich umblättern? Und euch um Mutter kümmern? Meine Menschenkenntnis sagt mir, dass es ihr nicht gut geht. Wow. Meine Menschenkenntnis sah es diese Oma. Oh, ja. Da möchte ich auch mächtig und durch die Welt laufen. Ja. Nein, also tatsächlich, während sie da liest, was total irrelevant ist und hirnrissig, dass sie es gerade liest, möchte ich natürlich wissen, was mit Mutter los ist, ob... man ihr es irgendwie leichter machen kann, dass sie besser atmen kann, wenn man sie erstmal hinlegt, Beine hoch, das Übliche, oder ob das irgendwie die ersten Anzeichen von einer Vergiftung sind oder ähnliches. Du kümmerst dich ein bisschen um sie und... Ein bisschen. Offensichtlich wird hier gerade alles rausgeholt, was man irgendwie rausholen kann an Mutterrettungsdingen. du... guckst sie an, suchst erstmal nach offensichtlichen Wunden, siehst keine, guckst, wie sie aussieht. Mach mal bitte eine Probe auf Heilkunde Krankheiten. Ja, ich verstehe. Allergie. Was haben wir denn da? Allergischer Schock. Allergischer Schock gegen Rehaugen. Kennt man doch diese Rehaugen. Hätte ich auch einen Schock. So. 18. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Und da habe ich. Krankheiten 5. Ja, geschafft, alles. Sehr schön. Hast du noch Punkte übrig? Nein. Du checkst sie weiter, guckst, was irgendwie ist. Eure Mutter ist inzwischen schon alt und. Ihr wusstet vorher schon, dass sie sich ja eigentlich gut gehalten hat, aber es ihr nicht mehr sonderlich gut ging. Eine Vergiftung würdest du jetzt prinzipiell erstmal ausschließen, weil übliche Zeichen siehst du sofort nicht. Du könntest gerne natürlich noch mal auf eine Heilkunde Gift noch mal eine Probe machen. Aber die Erstprüfung, würdest du jetzt vielleicht erstmal sagen, also sie ist jetzt nicht irgendwie ein blaues Gesicht. Sie ist halt sehr bleich. Die kriegt wohl nicht gut Luft. Blut siehst du keines. Und sie scheint sehr kraftlos zu sein. Mutter, du bist zu alt für den Kram. Das solltest du doch lieber mich machen lassen. Und sie kann dir nicht antworten. Dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen inhalieren, damit du besser atmen kannst. Ich kann ja jetzt so einen Zauber, welcher sich dann entblickt in die Gedanken. Okay. Könnte ich den anwenden? Du kannst, ja. Also auf Mutter. Ich würde gerne in ihre Gedanken sehen und ich hoffe, dass da mehr drin steht, außer ich kriege keine Luft. Das machst du mit dem Zauber. Das heißt, Blick in die Gedanken steht da. Okay. Aber es steht halt, Probe ist Mut, Klug und Intuition. Ja. Plus SK. Was ist SK? Es ist erstmal... Kannst du erstmal okay. So machen. Und dann steht da Kosten, ASP. 8 Astralpunkte plus 4 pro 30 Sekunden. Also initial kostet es 8 und für jede 30 Sekunden dann 4. Nee, doch da. 34. 34 habe ich. Das heißt, es klappt ja sogar. Und, also vom Kosten her würdest du es hinkriegen. Du musst nur gucken, ob du die Probe halt schaffst. Das heißt, ich muss Mut, Klugheit und Intelligenz. Intuition. Intuition, Intelligenz. Wo habe ich das eigentlich mit dem Intelligenz? Ja, weil IN besser. Weil IR. Warte, ich lasse mal den. Ich habe ein bisschen Angst. Mach halt nicht meinen, ist mir egal. Ich mache erstmal Mut. Das ist mit einer 17 auf 8. Sieht das schlecht aus? Mut hat nicht geklappt. Ich war nicht mutig genug und klug genug war ich auch nicht. Also war nichts. Aber meine Würfel sind 12, ne? Ich muss ja erstmal alle durchwürfeln. Könnte ich das jetzt noch? Also, kann ich das irgendwie retten? Da kommen wir zu einer interessanten Sache, die ich noch vergessen habe, mal zu erzählen. Ihr habt auf eurem Charakterboden sogenannte Schicksalspunkte. Und diese Schicksalspunkte könnt ihr ausgeben, um Sachen besonders gut zu machen oder Dinge auszugleichen oder besonders krasse Manöver. Ihr könnt aber die auch wiederbekommen durch gutes Rollenspiel, durch heldenhafte Taten und dergleichen. Gutes Rollenspiel liefern wir ja. Gutes die ganze Zeit. Ja, aber trotzdem schaffe ich selbst dann mit den 3 Schicksalspunkten. Also mit dem der Schicksalspunkt bedeutet, dass ich nochmal komplett würfeln darf, ne? Also ich sag mal so, das ist ja an sich... Eigentlich ist das ja eine Vertraute und es ist, du bist ja irgendwie ihre Tochter. Also wenn du sagst, du möchtest jetzt einen Schicksalspunkt aufwenden, damit du dich konzentrieren kannst, damit das klappt, ist das okay. Dann hättest du allerdings schon einen Schicksalspunkt eingesetzt. Dann nehme ich auf jeden Fall einen Schicksalspunkt, um mich ordentlich zu konzentrieren, weil mir ist es ja wichtig zu wissen, was in ihr vorgeht und ob sie irgendwie was denkt, was uns helfen könnte, dabei sie zu retten. Und deswegen... würde ich gerne in ihre Gedanken blicken mit einem Schicksalspunkt, weil ich sie ja so liebe, dass das angebracht ist. Wie lange? Es sind ja irgendwie, hier steht 8 ASP plus 4 ASP pro 30 Sekunden und ich weiß aber nicht, wie lange das Ding generell gilt. Steht hier auch nicht. Naja, du musst 8 initial und 4 musst du, um 30 Sekunden halten zu können. Okay, dann nehmen wir uns. Kannst du ja ruhig. Wann kriege ich meine ASP wieder? Du kannst eine Rast einlegen dann. Ja, du kannst eine Rast einlegen. Es gibt zwar sowas wie Magietränke, die sind aber sehr, sehr teuer und auch nicht so wirklich verfügbar. Aber es ist eher mit einer Rast verbunden. Dann nehmen wir uns mal erstmal 30 Sekunden. Naja, doch 30 Sekunden werden wohl reichen, hoffe ich. Und du konzentrierst dich, kannst auch sie anfassen an der Stirn oder alles, was dir irgendwie helfen würde, den Fokus besser zu behalten. Genau, Reichweite hat zwar 4 Meter, aber ich würde sie anfassen. Ja. und auch in ihren Gedanken spürst du die Erschöpfung und sie spricht mehr zu sich als zu dir. Ich sterbe. Es ist vorbei. Aber es sollte noch nicht vorbei sein. Ich kann ja nicht mit ihr reden, ne? Das heißt, ich wiederhole das, was ich höre, an meine Schwestern. Also ich sage dann tatsächlich exakt genau das, was sie sagt. Weil ich ja nur sehen kann, was sie denkt. Sie sagt, sie stirbt. Sie sagt, sie stirbt und dass es vorbei ist und dass es noch nicht vorbei sein sollte. Ich werde nervös und ich kralle mich an den Hund als Stütze, als Seelenstütze. Oh. Nee, das glaube ich nicht. Solange wir da noch was machen können, ich gehe ja nicht hinüber. Mutter, das wird schon wieder. Das ist nur ein bisschen Grippe. Was? Ist es ein bisschen Suppe? Grippe. Suppe. Mit Suppe wird das wieder besser. Und ein bisschen Bettruhe. Ja, was wollt ihr machen? Lassen Sie doch ins Bett legen. Sie kann doch nicht da auf dem Boden hocken. Sie sagt, sie stirbt. Sie muss sich ein bisschen erholen. Können wir sie, vielleicht hat sie was irgendwas getrunken müssen. Vielleicht muss sie spucken. Dann steck du mir den Finger in den Hals. Ich mach das nicht. Vielleicht rufen wir einen Arzt. Aber du bist die Einzige, die davon Ahnung hat. Ich stecke dir den Finger in den Hals. Sie war doch die Ärztin des Dorfs. Ruf mal den Arzt, ja. Komplett hilflos. Ich möchte gerne so die Tinkturen und Kräuter, die ich ja kenne, durchgehen, ob es irgendwas gibt, was da schon mal Erleichterung für Mutter bringt. Sie ist übrigens erschöpft, habe ich das erwähnt? Sie ist erschöpft, sie wirkt erschöpft. Danke. Ich bin immer noch dafür, dass sie ins Bett liegen. Hast du nicht irgendwas? Kannst du sie nicht irgendwie wecken? Ich gucke gerade, was kann ich überhaupt? Ich habe alles vergessen. ich habe einen Motorikus. Kann ich sie hochschweben und ins Bett schweben lassen? Ihr könnt es auch reinheben, aber meine Güte, will ich. Ihr könnt sie auch einfach zu dritt rübertragen. Ne? Das können wir auch. Ich gucke ja überhaupt, ob ich überhaupt was Sinnvolles kann. Ich glaube, ich habe keine Heilkräfte oder irgendwas. Nein, wir tragen sie jetzt erstmal ins Bett zu dritt. Dann sammle ich alles zusammen, was ich an Heilutensilien habe. Von Kräutern, Tinkturen, Zaubertränken. Auch die Mutter sonst immer noch für besondere Anlässe aufbewahren würde. Zusammen. Und dann schauen wir mal. Ja, also es gibt da schon was ihr vorrätig habt. Und du müsstest dafür in den Keller. Du weißt, du kannst die Regale soweit zur Seite schieben. Du kannst die Kellertreppe hinunter und dann stehst du in diesem schwach beleuchteten Raum in der Mitte der Hexenzirkel, mehrere Regale voll mit allerlei Kräutern und du greifst recht zielsicher in eine der Regale. Da sind Pastillen gegen Erschöpfung. Ich hatte mir extra nochmal sowas gibt's ja. Die eure Mutter wohl häufiger auch schon mal verwenden musste, denn es ist halt nur noch eine da. Du gehst noch mal kurz gedanklich durch, was da so drin ist. Ist mehr so für euch. Da sind schon seltsame Sachen drin. Also da ist Jaganöl drin, Steineicheln, Gulmund, Pferdeschweiß und eine menschliche Nachgeburt. Original so steht das da in dem Ding drin. Ja. Solange es keine von uns drin ist, ist ja in Ordnung. Und eine davon kannst du wieder mit nach oben nehmen. Die anderen beiden, nachdem ihr eure Mutter ins Bett gehoben habt, stehen um sie herum und wartet ihr, bis eure Schwester kommt? Oder wollt ihr noch irgendwas anderes machen? Fällt euch noch irgendwas ein? Wenn ich davonrenne und hinrenne, rufe ich nur ein: Miranda, jetzt lieg doch mal die andere Seite. Was Mutter gerade machen wollte. Das heißt, ich laufe wieder zurück zum Buch, aufgeschreckt natürlich, und versuche so schnell wie möglich umzublättern, um zu sehen, was da genau eigentlich gebraut wurde. Also steht da ja nicht, also steht ja nur die Zutaten. Also Es muss ja irgendwo was anderes noch mehr geben an Informationen, nicht einfach nur eine Abbildung von der Pflanze. Ich halte die Hand von meiner Mutter und streiche sie. Sehr gut, seelischer Beistand. Zeigt wenig Regung. Nicht wirklich. Sie bewegt sachte nur den Kopf. Wie weit Klagen. Sie was mitbekommt. Oh, die arme Oma.